DR-Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, heute super pünktlich. So muss es sein. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Ich würde gerne mit euch über alles reden wollen, was euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ja, und ich möchte gerne mit euch über Big Brother reden. Habt ihr das heute gesehen, die große Show? Wie fandet ihr das? Ist das gute Unterhaltung? Was glaubt ihr? Wird das funktionieren? Wie funktionieren die Leute, die da jetzt eingesperrt sind? Und so weiter. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin ist Jean, Jean47, hallo. Hallo, hier ist die Gine. Gine, ganz süß, ja. Bemühe ich mich, das schick auszusprechen, oder heißt er für Gine? Gine. Ja, Gine ist ein Spitzname. Ja, ja, ich rufe dich an, weil für mich und meine Familie, also für uns alle, mein Mann, meine Kinder, ist am Freitag, den 13. unser Urlaub wie eine Seifenblase zerplatzt, bevor der überhaupt begonnen hat. An welchem Freitag, dem 13.? Gestern. Ach so, jetzt, also ganz aktuell. Ja, ja. Mhm. Ja, ganz aktuell. Ja. Und zwar folgendes, wir haben einen Bekannten, der ein Reisebüro hat. Wir haben bei diesem Bekannten vor 2 Jahren schon mal eine Reise nach Florida gebucht. Das hat uns da super gefallen. Der hat uns einen sehr guten Preis damals gemacht. Und weil wir da gute Erfahrungen gemacht haben, haben wir gesagt, wir möchten unseren Kindern gerne dieses tolle Land zeigen und die Natur. Und wir waren einfach total begeistert. Ja. So, und dann haben wir gesagt, wir verzichten, das war letztes Jahr, wir verzichten auf Weihnachtsgeschenke. Mein Mann hat Sonderschichten auf der Arbeit gemacht. Ich habe noch einen zusätzlichen Job angenommen. Die Kinder haben Prospekte am Wochenende, also Zeitschriften ausgetragen, damit wir uns den Traum von dieser Reise zusammen als Familie erfüllen können. So, jetzt kommt's. Mein Mann hat einen Arbeitskollege. Dieser Arbeitskollege ist ebenfalls mit diesem Reisebüro-Mensch befreundet gewesen, lange Jahre. Und er hat bei ihm vor kurzem eine Reise in die Türkei gebucht mit Bruder und anderen Familienangehörigen und ist dann während des Fluges ist ihm aufgefallen, dass er kein Rückflugticket für sich und seine Familie hat. Ja. Er hat aber hin und rück bezahlt. Okay. Ist dann direkt Bei deinem Fall bleiben. Ja. Was genau ist jetzt passiert? Ihr habt euch total bemüht, ihr habt das Geld zusammen gekratzt und euch viel Mühe gemacht. So, was ist jetzt passiert? Es ist Folgendes passiert. Der Kollege meines Mannes hat vorgestern auf der Arbeit gesagt, du, ich habe ganz schlimme Probleme gehabt. Ich hing am Flughafen drüben in Antalya fest, kam nicht weg, weil das Geld bei ihm nicht eingezahlt wurde von diesem Menschen vom Reisebüro. Und wir sollten doch mal nachschauen, ob mit unserer Reise alles glatt gelaufen ist, ob das alles so rechtens und gut über die Bühne gegangen ist. Ihr habt die Reise natürlich schon bezahlt. Die haben wir bezahlt. Wie viel habt ihr bezahlt? Wir haben 4.480 Euro bezahlt. Das war ein super Preis für so viele Personen, wie wir sind. 2 Erwachsene, 5 Kinder. Und Mietwagen haben wir woanders gebucht und ein Haus haben wir auch ebenfalls woanders gebucht. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist Folgendes passiert. Gestern, am Freitag, den 13., hat sich dann mein Mann direkt ans Telefon gegangen, hat bei der Fluggesellschaft angerufen, weil wir hatten ja eine Flugbestätigung, alles da mit Flugnummer. Und dann hat man uns mitgeteilt, ja, Sie sind hier bei uns wohl, Sie haben diese Plätze hier reserviert. Mhm. Das liegt uns vor, aber ist bis zum heutigen Tage kein Geld eingegangen. Dann kam der Stein ins Rollen. Mein Mann hat dann das Reisebüro versucht anzurufen. Da ging keiner dran, da war keiner zu erreichen. Und dann hat er das gegoogelt, dieses Reisebüro, und ist dann auf einen Zeitungsartikel gestoßen. Das war wohl noch gar nicht so lange her. So, wir beziehen die Zeitung nicht. Und da stand dann drin, dass dieser Bekannte sich ins Ausland, in die Türkei abgesetzt hat und wir nicht die einzigsten Geschädigten wohl am gestrigen Tage gewesen das sein Das heißt müssen. Im Klartext, ja, der das ist mit, Geld ist futsch. Der ist ja. mit eurem Geld durchgebrannt? Der ist weg. Mit nicht nur mit unserem, auch noch mit verschiedenen anderen Geprellten. Ach du Gott. Ja. Jetzt sag mir mal, das habe ich gar nicht am Anfang so ganz kapiert. Wie ist das Bekanntschaftsverhältnis gewesen zwischen euch und diesem Mann, der jetzt durchgebrannt ist mit dem Geld? Ja, das ist eigentlich ganz locker gewesen. Das ist auf Empfehlung des Arbeitskollegen meines Mannes. Ach so, also ihr kennt den gar nicht persönlich näher. Doch, wir kennen ihn persönlich, aber jetzt oberflächlich. Nein, nicht näher, nur oberflächlich. Und das war ein ganz, ganz sympathischer Mann. Wir haben also wirklich gesagt, super, wie der so sich kümmert und alles. Beim ersten Flug, den wir zu zweit damals bei ihm gebucht haben, hat ja alles reibungslos funktioniert. So, da jetzt waren wir so zufrieden. Jetzt ist der ganze Urlaub geplatzt. All das, der ist jetzt worauf ihr euch so gefreut habt. Ja, die Kinder erst nochmal die Frage, wie geht's dir, wie geht's euch? Uns geht's, also kann man nicht mit Worten beschreiben, das ist kann man nicht sagen in Worten. Gibt's keine Worte. Das ist so eine Art aus Schockzustand. Man denkt, das kann doch jetzt gar nicht alles wahr sein, weil der Urlaub sollte ja nächsten Monat stattfinden. Und wir sind eigentlich jetzt auch jeden Tag euphorisch, jeden Tag, der näher auf diesen Tag, wo wir hätten fliegen sollen, praktisch zugegangen ist. Und, ich dachte, gestern sollte schon der Flug gewesen sein. Nee, gestern kam alles raus, dass diese Reise gar nicht stattfindet. Verstehe. Was bist du eigentlich von Beruf und was macht dein Mann? Mein Mann, der ist in einer großen Firma im Qualitätsmanagement, verdient auch ganz gut Geld. Mhm. Allerdings muss ich sagen, da darf man sich jetzt nicht denken, dass wir wer weiß was für Geld haben. Ich bin Reinigungskraft und wir haben aber ein Haus zur Miete und natürlich mit 5 Kindern hat man so einige Unkosten, allerdings, weil die Kinder sind im Alter von 13 bis 18. Ach du liebe Zeit. Ja. Habt ihr denn jetzt Anzeige erstattet? Ja, das haben wir gemacht. Wir sind dann gestern Nachmittag sofort zur Polizei gegangen und da hatten die das sogar auch schon, also während wir das da vorgetragen haben, die haben dann in ihren Computer geguckt, es gibt mittlerweile noch mehrere Anzeigen. Mhm. Und ich sag jetzt mal ganz normal, realistisch gesehen, also dass wir da jemals Geld wiedersehen, also das haben wir jetzt. Die Chance ist relativ gering. Das ist verlorene Hoffnung. Boah, jetzt müsst ihr euch irgendwas Nettes ausdenken mit den Kindern, für die Kinder, dass ihr... Ja. Aber wie wolltet ihr denn... Wann sollte geflogen werden? Am 19.10. nächsten Monat in den Herbstferien. Ach so, ich wollte gerade fragen, wie geht das mit den Kindern, aber in den Herbstferien wäre das dann... Jetzt müsst ihr euch irgendwas Nettes ausdenken, macht Camping, wo es auch immer dann noch wettermäßig geht. Ja. Aber lasst euch jetzt nicht unterkriegen. Nee, ich sag, wir versuchen jetzt alles, dass wir irgendwie die Reise nachholen, allerdings erst irgendwann im nächsten Jahr, weil da muss ja jetzt erstmal wieder Geld angespart werden. Ja, aber vielleicht könnt ihr ja doch irgendwie was ganz Kleines machen. Ja, das haben wir schon gesagt, dass wir irgendwas lassen wir uns auf jeden Fall einfallen. Regine, das tut mir leid. Das tut mir leid. Das ist ein Schock. Hätten wir auch nicht gedacht, sowas liest man ja sonst von anderen, aber man denkt immer, die anderen trifft's und Klatsch trifft's einen selber, aber richtig heftig. Aber ist vielleicht auch nochmal so ein Lehrstück, dass man wirklich genau hingucken muss, wo man sowas bucht. Ja. Dass man wirklich nicht nur auf den äußeren Eindruck guckt, sondern guckt, dass das eine seriöse Firma ist, die alt eingesessen ist und so weiter. Ne? Ja, leider. Liebe Gine, macht das Beste raus. Seid froh, seid froh, dass ihr euch habt und dass sonst weiter das nichts passiert ist. Wir sind eine starke Familie, wir stützen uns da gegenseitig, wie das jetzt ist. Das ist die richtige Einstellung. Ja. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich schon ganz lange deine Sendung gucke und wie viele dir ja immer wieder bestätigen, mach weiter so. Also du gibst den Leuten ganz, ganz viel. Ich danke dir, sehr nett, was du sagst. Mach weiter. Liebe Gine, grüße all deine Lieben. Mach ich. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über was auch immer, dann meldet euch. Petra ist hier, Petra ist 47. Guten Morgen. Ja, hallo. Petra. Ja, um was hallo geht's? Domian, schön dich zu hören. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich rufe an zu dem Thema, mein Kind stirbt. Ja, das war unsere Themensendung in dieser Woche. Ja, genau. Mein Sohn ist am 5. August gestorben, diesen Jahres. Mhm. Er war 27, sei jetzt nächste Woche 28 geworden. Ja. Und deine Sendung im März und im Juni waren mehrmals Anrufer, die davon gesprochen haben, einen Menschen beim Sterben zu begleiten. Mhm. Ich hatte mich damals sehr berührt. Ich hatte mich mit einer Bekannten unterhalten und sie hat dann auch aus eigener Erfahrung gesagt, ja, das ist schön. Und es hat mich immer sehr gewundert, weil ich habe selber noch nie einen toten Menschen gesehen, so direkt. Und ich fand das schon immer sehr beeindruckend, weil ich es mir für mich nicht vorstellen konnte. Mhm. Und durch diese Sendung bin ich immer wieder mit diesem Thema irgendwie in Berührung gekommen. War dein Sohn denn länger krank gewesen? Ja, bis dahin wusste ich nicht, was auf mich zukommt, dann praktisch Monate später. Mein Sohn ist praktisch mit einer Behinderung geboren, einer Erkrankung des Zentralnervensystems, also Hydrocephalus. Ja. Das konnte man ja gut behandeln. Und hat aber im dritten Lebensjahr hat sich dann die Epilepsie eingestellt durch diese Schädigung des Gehirns. Sind dann halt epileptische Anfälle aufgetreten und die ist eigentlich seit dem dritten Lebensjahr nie so behandelt werden konnten, weil Krankheitsverlauf der Epilepsie ist halt ein anderer als bei anderen Epileptikern. Ne? Welche Auswirkungen neben der Epilepsie hatte seine Behinderung sonst auf sein Leben? Saß er zum Beispiel im Rollstuhl? Ja, nee, er hatte ein spastisches Gangbild, also man hat gesehen, dass krank ist. Mhm. Und früher sagte man geistige Behinderung, er hatte auch so eine Lernbehinderung, aber er hat auch am Computer was gemacht und so konnte lesen und schreiben und ging halt in so eine, früher in die Förderschule, dann wo er keinen Abschluss hatte und dann jetzt in die Werkstatt. Hatte er denn mit dieser Erkrankung eigentlich eine normale Lebenserwartung oder hat man dir schon gesagt, dass er nicht sehr alt werden wird? Also nach der Geburt hat man gesagt 15 Jahre mit diesem Krankheitsbild. Da war die Epilepsie noch nicht da. Mhm. Aber dann hat sich ja die Wissenschaft so rasant entwickelt und da gab es ja Möglichkeiten, dass da von daher von der Geburt, also Erkrankung seit der Geburt, das hatte ich eigentlich jetzt nie so erwartet, dass das mal irgendwie passiert ist. Was ist denn jetzt am 5.8. oder kurz davor auch passiert? So am 2.8. bin ich nach Hause gekommen und habe ihn vorgefunden mit einem epileptischen Anfall, der schon mehrere Stunden angedauert hat. Das nennt man so Status Epilepticus. Das ist meistens eine Häufung von Anfällen hintereinander. Also er ist aus diesem Anfall nicht rausgekommen. Nicht wie bei anderen Epileptikern. Ja. Die fallen um und dann hört der Anfall irgendwie da auf. Also er lebte bei dir zu Hause, bei euch zu Hause? Ja. Bei euch? Ja. Kann ich euch sagen oder bei dir alleine? Nee, mit mir. Also habe ich mit ihm alleine gelebt. Ja. Und du warst längere Zeit weg, außer Haus? Ja, also ich war dann 4 Stunden etwa, ja. Und kamst nach Hause und fandst ihn dann vor? Ja. Lag er auf dem Boden? Oder ja, er lag auf dem Boden und hat halt gekrampft. Und ich habe gleich gesehen, dass das jetzt wirklich das ist. Aufgrund der schweren Erkrankung habe ich immer Angst gehabt, dass mal in diese Situation kommt. Dass du nach Hause kommst und so etwas dann vor oder dass er mal irgendwo unterwegs oder irgendwas. Also die Angst war immer da. Trotzdem habe ich immer gedacht, er wird nie gedacht, dass er vor mir gehen wird. Ich habe immer dafür gesorgt, meiner Tochter, also er hat noch eine Schwester, die ist ein Alter, habe ich immer gesagt, wenn mir mal was passiert irgendwie, dann macht so oder macht so. Also ich habe nie das erwartet, dass das tatsächlich eintritt. Ja, jetzt kamst du nach Hause und saßt ihn da so schwer krampfend auf der Erde liegen. Hast du wahrscheinlich sofort den Krankenwagen angerufen? Auf jeden Fall, ja. Ist er dann ins Krankenhaus gekommen? Ja, da haben sie dann, die waren dann da, haben den Anfall erstmal zum Stillstand gebracht, ihn erstmal versucht zu versorgen und man hat aber auch gleich gesehen, der Anfall war mehrere Stunden. Mhm. Das war am 2.8. Am 2.8. Am Freitag, ja, das war Freitag. Mhm. So, die haben mitgenommen, ich bin dann gleich nach und dann musste ich dort abends warten und dann irgendwann kam der Arzt dann und hat mir dann berichtet, also sie mussten ihn mehr zweimal wiederbeleben, also mit Herzdruckmassage. Mhm. Durch diese Länge des Anfalls ist halt der Kreislauf dann auch zusammengebrochen und die haben ihn ins künstliche Koma gelegt. Also er war durch diese Anfälle schwer angeschlagen. Ja. Ist er aus dem künstlichen Koma nochmal erwacht? Nein, er ist nicht erwacht. An was ist er denn dann letztendlich am 5.8. verstorben? Ja, ist am 5.8. an multiplen Organversagen gestorben. Also man hat alles Mögliche in die Wege geleitet, was irgendwie möglich war. Man hat seinem Körper praktisch alles angeboten, aber seine Organe konnten das alles nicht mehr annehmen. Mhm. Weil, ja. Und weil durch den starken Anfall ja. alles geschädigt war. Ja, mhm. Das heißt, also dieses Zucken über längere Zeit, so hat der Arzt es erklärt, da laufen die Muskeln heiß. Normalerweise, wenn man ständig zuckt, hört man ja irgendwann auf, weil man ermüdet oder was weiß ich. Und mhm. das war dann alles, also der Körper war dermaßen beansprucht und mhm. ja, und dass dann alle Organe wirklich versagt haben. Jetzt hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs das so erzählt, dass du hier in der Sendung gehört hast, dass Menschen ja. Andere in den Tod begleiten. Mhm. Hast du deinen Sohn auch in den Tod ja. begleitet? Ja. Ja. Du warst bei ihm. Ja, wie gesagt, ich konnte mir das nie vorstellen vorher. Und am Samstag kam dann meine Tochter, bevor wir ins Krankenhaus sind, und da haben wir eigentlich beide so gesagt, vielleicht ist es besser, wenn er stirbt. Sie war auch abends noch mit dabei, als wir mit dem Arzt gesprochen haben, weil uns war dann schon klar, die Situation, wie ernst sie ist. Mhm. Wie hast du dieses Begleiten deines Sohnes in den Tod empfunden? Ich muss sagen, es war schön. Für diese ernste Situation war es schön, weil wir ihn nicht allein gelassen haben. Mhm. Also das heißt, am Montag, dann am 5. bin ich dann hin, wollte mit den Ärzten sprechen. Die haben immer noch gesagt, es ist ein kritischer, das ist alles kritisch, und also bis am Sonntag noch, und Montag dann war Chefarztvisite, und bin ich dann hin. Und ich habe schon gesehen, dass die Ärzte so ein bisschen komisch guckten, weil die über den Gang liefen. Mhm. Da habe ich meine Tochter angerufen und habe gesagt, du komm doch mal schnell, und sie muss das dann noch organisieren, weil sie die Kinder zu Hause hat. Mhm. Ist dann gekommen, und die Ärzte haben dann gesagt, also der Sterbeprozess hat eingesetzt. Mhm. Haben wir wieder alle alarmiert, und dann konnten wir noch erreichen, dass ein Seelsorger kommt. Mhm. Der konnte erst dann bis 15.30 Uhr kommen. Wir haben das ihm auch gesagt, so wie man das einem Menschen im Koma sagen kann. Mhm. Ich habe ihm dann auch gesagt, du kannst ruhig loslassen, du kannst gehen. Oder war also, er währenddessen noch an Apparaturen angeschlossen? Ja. Ja. Mhm. Es stand auch noch die Frage im Raum, sollen wir die Apparaturen ausschalten oder von ihm wegnehmen? Also die Frage hat man mir nicht gestellt. Aber er ist dann trotz der Apparatur ja. gestorben? Mhm. Ja. Waren seine letzten Minuten friedlich, oder hat er sehr kämpfen? Bitte? Total friedlich. Mhm. Mhm. Der Seelsorger kam 15.30 Uhr, und erst 16.30 Uhr hat das Herz das letzte Mal geschlagen. Mhm. Also wir waren bei ihm, mein Schwiegersohn war noch dabei, meine mhm. Tochter, der Seelsorger und ich. Und wir haben mit ihm gesprochen, und wir haben ihm noch sein Lieblingslied vorgespielt auf CD, dann haben mhm. wir alles noch organisiert. Was war das für ein Lied? Ja, das war ein kirchliches Lied, das war sein Lieblingslied, das mhm. hieß "Gib mir Kraft für einen Tag". Mhm. Und ja, und ja, das war so in den letzten 10 Minuten, wo das Lied gespielt wurde, und ja, und dann, ich stand dem Monitor gegenüber und habe dann immer gesehen, der Kreislauf, also der Blutdruck und der Herzschlag wurde immer weniger, mhm. und er war total friedlich, da gab es kein Zucken, nix. Und als der letzte Herzschlag, ich hatte die Hand gehalten, die ließ so ganz sacht los. Also, mhm. dann habe ich gesagt, jetzt ist er weg. Hast du das in dem Moment auch als Erlösung für ihn empfunden? Ja. Ja. Nun sind einige Wochen vergangen. Mhm. Auch wenn man sowas dann in dem Moment vielleicht als Erlösung empfindet, überkommt kurz darauf vielleicht dann doch wieder große und schwere Trauer. Wie ist der Zustand bei dir? Wie wechselhaft sind deine Gefühle? Also es ist so, dass ich irgendwo noch im Schock bin, dass ich es andererseits aber auch sehe, dass er wirklich ein absolut schweres Leben hatte, mhm. weil er so intelligent war, dass er gemerkt hat, welche Nachteile er hat. Er konnte mit Gleichaltrigen, die konnten mit ihm nicht umgehen, und es kommen manchmal Dinge hoch, wo ich denke, es ist eigentlich genug gewesen, genug gelitten. Mhm. Mhm. Wir hatten in den Tagen und Wochen zuvor hatten wir noch schöne Momente, außergewöhnlich schöne Momente, wo er gelacht hat, und das war wirklich, muss ich so sagen. Hast du mit ihm auch über die Schwere seines Gesundheitszustandes gesprochen? Ja, er hatte am 11.06. einen Anfall, da war ich aber zu Hause und dann konnte ich noch einen Notarzt rufen. Da ging der Anfall 40 Minuten. Und da habe ich gesagt, ne, warum hast du mich nicht gerufen? Du hättest sterben können. Mhm. Ja, das wollte er nicht so hören. Mhm. Hat er, ja. Konnte er aufgrund seiner Behinderung einen Beruf ausüben? Nee, er hat in so einer Werkstatt für Behinderte gearbeitet. Mhm, ja. Und er hat aber immer, er hat sich selber sehr viel vorgemacht, er hat sich nie als behindert empfunden selbst. Mhm. Und hat manchmal noch gedacht, er kann auf dem ärztlichen Arbeitsmarkt. Und alle haben gesagt, das geht nicht. Er ist gerannt, hat gekämpft. Aber das ging schon los, Führerschein machen ging nicht und alles solche Sachen. Er hat so Träume gehabt, viele Träume, die er eigentlich nie. Das war für ihn auch sehr schwer. Er hatte auch Depressionen. Auch wenn man sagt, das war eine Lösung, weil es ein sehr schwieriges und anstrengendes Leben für ihn war, so ist es natürlich trotzdem total traurig, du hast deinen Sohn verloren, ein Mensch, ja. mit dem du eine wahrscheinlich sehr innige Beziehung ja. hattest, ja. Vielleicht sogar aufgrund der Behinderung, weil genau. ihr sehr aneinander gewachsen wart. Insofern tut es mir natürlich sehr leid, Petra, dass alles so gekommen ist. Und man denkt ja auch über das Schicksal nach, sicherlich. Warum hat er so eine Behinderung haben müssen? Warum musste er dann mit der Behinderung so früh gehen? Das sind nicht alles Gedanken, die einem dann so kommen. Mhm. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Du sagst auch, dass du noch in gewisser Weise im Schockzustand bist. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ich möchte gerne, dass meine Psychologin noch ein bisschen mit dir redet, ein paar Worte mit dir spricht. Mhm. Möchtest du das auch? Bist du damit ja, einverstanden? Ja, würde ich gerne, ja. Sehr, sehr gerne, Petra. Mhm. Danke für das Vertrauen, dass du angerufen hast. Ja, danke, dass ich die Chance hatte. Von und wie Herz. Gesagt, ich habe es als sehr schön empfunden, das, was ich mir früher nicht vorstellen konnte. Mhm. Also schön, wie man das so beschreiben darf für diese Situation. Natürlich, natürlich. Es ist ja auch eine Form des sich Verabschiedens, wenn man dabei ist, wenn jemand geht. Ja. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Danke. Du legst auf und wir melden uns. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit Markus. Markus ist 28. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen. Ich schäme mich jetzt mit dir über ein Thema zu reden, nach so einem Thema wie bei der Dame gerade. Also, okay, gut, aber das Leben ist so. Das Leben schreibt die Geschichten, ne? Ich vermute fast jetzt, dass du zu Big Brother anrufst. Genau, ich rufe zu Big Brother an. Sind wir schon beim Thema, das Leben schreibt die Geschichten. Jetzt müssen wir mal umschalten. Ne? Du hast wirklich recht, das ist jetzt ein krasser Gegensatz. Aber du hast auch recht, so ist das Leben. Alles passiert nebeneinander und in dieser Sendung sowieso. Leid und Glück sind ganz nah zusammen. Genau. Und das ist Unterhaltung. Genau, und das ist auch bei Big Brother so. Entschuldigung, meine Stimme, ich bin sehr heiser. Ich bin erstmal, muss ich dazu sagen, ein Insider, was Big Brother angeht. Also ich bin erstmal abgesehen Fan seit der ersten Stunde. Ich habe wirklich also jede Staffel intensiv geschaut. Mhm. Meine Cousine war in der ersten Staffel sogar Bewohnerin und ich war für die 6. Staffel Bewohner vorgesehen. Aha. Bin aber kurz vor Einzug in das damalige Dorf abgesprungen, weil ich aber mit den ganzen vertraglichen Bedingungen nicht klarkam. Ja. Als eine andere Sache. Jetzt okay. gehen wir erstmal auf heute. Ja, wie fandst du es? Erste Einschätzung. Maßlos enttäuscht. Ah. Ich bin, wie gesagt, ein sehr großer Fan und ich war erstmal enttäuscht, ja, schon wieder Promis, weil ich meine. Na gut, aber Big Brother gab es noch nie mit Promis. Doch, gab es auch schon. Es gab schon? Ja, es gab in der 4. und in der vorletzten Staffel gab es Big Brother Wochen, da waren dann ganz viele Promis, sogar Jenny Elvers war ja mal im Haus schon. Ja, so mal kurz Besuche. Ja, so, ja. aber auch wochenweise, wo eine Woche lang nur Promis war mit Olivia Jones und so, das habe ich noch sehr gut im Kopf. Ehrlich, weiß das? Ja, da gab es eine ganze Woche. Ich nicht so verfolgt. Doch, da gab es eine ganze Woche mit Tatjana Axel und wie sie alle heißen. Na gut, aber so enttäuscht kannst du nicht gewesen sein, weil seit vielen Wochen wissen wir das, dass das ein Promi-Haus sein Nein, wird. Nein, ich bin einer der Leute, Promi-Leute, aber ich wusste nicht, wer reingeht. Ich bin einer der Leute, der auch nicht vorher googelt und bei Bildzeitungen liest, sondern, okay, man hat gesehen, durch die Titelseite wusste ich natürlich, wer reingeht jetzt von den zwei Kandidaten. Also bist du enttäuscht, dass überhaupt prominent oder bist du enttäuscht, wer es nun ist? Wer es nun ist. Also ich finde erstmal, sind wir mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, die 5 Promis, die da wirklich drin sind, sind Ikonen. Also eine Mareike Amado, die hat mich in der Kindheit begleitet. Ja. Lucy ist eine Ikone in der Popwelt. Ein David Hasselhoff, der hat sowas eigentlich nicht nötig, weil er einfach seine Fans hat und auch mit Jenny Elvers, abgesehen von ihrer Krankheit, hat es nicht nötig. Erstmal finde ich. Sagst du? Ja. Sagst du? Du weißt ja, du guckst nicht in die Portemonnaies von den Leuten. Okay, genau. Das ist das eine. Also ich kenne Lucy aus Berlin von der Szene her. Da kennt man sie halt her. Und ich weiß, dass sie ihre Auftritte hatten, dass sie auch, was sie an Gagen durch, also ich nicht den genauen Preis, aber ich weiß, sie hat ihre Auftritte. Das heißt, ich denke mir zum Beispiel für so eine Person, die man wirklich schätzt, wo man sagt, das ist eine tolle Sängerin, ich kann mir nicht vorstellen, dass die von so einer Sache jetzt genau. Also in gewisser Weise bist du ein Fan von ihr, kann man das sagen? Nee, gar nicht. Aber also du schätzt sie zumindest. Ich schätze sie. So, und das heißt, du bist enttäuscht, dass diese Leute das mit sich machen. Ja, genau, mit sich machen und wir, ich meine, wir sind ja alle nicht doof. Wir wissen jetzt, was die Woche da abgeht, ne? Mhm. Die werden auf gut Deutsch da den goldenen Löffel nicht bekommen, sondern alles andere als den goldenen Löffel. Die werden da richtig durch den Kakao gezogen in diesen 40 Tagen. Natürlich. Und das wollen wir ja alle sehen. Ja, aber wollen wir denn, wir schauen das deswegen, aber wollen wir denn Existenzen zerstören? Nein, das wollen wir nicht, aber die Existenzen sind alle erwachsene Leute und wissen, auf was sie sich da einlassen. Ja, Im Übrigen, glaub mir mal, dass das für manch einen vielleicht auch wieder ein Sprungbrett ist, in die Medien zu kommen. Sie haben 2 Wochen jeden Tag Fernsehpräsenz. Da hast du recht. Ja, das ist schon nicht zu unterschätzen, vor allem Millionenpublikum. Aber die davon profitieren, sind die 6, die man sowieso nicht kannte, also wo ich erstmal 3-mal hinhören musste, wie ist der Name und was haben die gemacht? Ja. Also ich bin hochgespannt schon auf den ersten Zickenkrieg zwischen diesen beiden, ich darf jetzt nichts Despektierliches sagen, der Blonden und der Schwarzen, die Sängerin und die beim Ich suche einen Millionär mitgemacht hat. Ja, aber wo hat die noch mitgemacht? Man kennt ja, ich kenne diese Sendung noch nicht. Ich war total erschrocken, dass sie überhaupt so eine Sendung gab. Ja, die kenne sie schon. Okay, ich dachte mir dann auch, man kennt sie, weil Marika Matos sie auch kannte direkt. Aber ich denke mir jedes Mal, wir schauen uns das an, weil wir Spaß wollen, weil wir abends nach Hause kommen und einfach die Seele abschalten wollen und den Kopf abschalten wollen. Mhm. Aber letztendlich schauen wir zu, wie sich da Leute richtig kaputt machen. Die kriegen zwar einen Batzen Geld dafür, aber der Batzen Geld hilft danach auch nichts mehr, wenn sie keine anderen Jobs mehr reinbekommen. Aber Markus, niemand wird doch dazu gezwungen. Jeder ist, alle die da sind, fast alle, nicht alle, aber fast alle sind Profis und wissen, wie das Geschäft funktioniert. Und man kann sich vorher ausmalen, wir alle kennen das Dschungelcamp, und man kann sich vorher ausmalen, was mit einem da passiert. Und wenn man dann doch reingeht, vielleicht wenn man die Kohle braucht oder wenn man die Fernsehpräsenz will, ja, dann ist das ein Deal, dann macht man das halt. Ja, aber dann bin ich ganz ehrlich, Domian, dann möchte ich lieber meine 15 Bewohner drin haben, die mitten aus dem Leben sind, die ihre ganz persönlichen Geschichten haben, weil letztendlich die Geschichten, die da erzählt werden, die kenne ich schon. Ich weiß jetzt schon, dass ein Martin Semmelrocke Knasti ist, ich weiß, dass eine Jenny Elvers eine Krankheit hat, ich weiß, dass eine Amalka Amado... Aber du weißt ja gar nicht, wie die sich vielleicht in die Haare kriegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, gut. Du, im Prinzip bist du gegen jede Promi-Ausgabe. Es ist abgetroschen mittlerweile. Okay, Dann wir eine mit dir machen, oder? Nein. Nein, bestimmt nicht. Wie fandest du die Moderatoren? Also ich liebe Cindy aus Marzahn abgöttisch. Ja? Ich finde die einfach so genial. Und mit Oliver Pocher ist hier natürlich eine perfekte Konstellation. Also es war ein tolles Gespann, das muss Absolut. Man sagen. Absolut. Und mal endlich mal Olli merkt, es steht jemand über ihr. Nicht nur von der Größe her, sondern auch einfach schüttig. Da kann mir jemand da ganz gewaltig das Wasser reißen. Also ich habe herzlich über diese Person gelacht. Das war eine große, große Moderatorenleistung, finde ich. Absolut. Gut, Markus, deine Einschätzung. Vielleicht hören wir auch noch andere Stimmen. Danke, du Fachmann. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Liebe Grüße an alle Hörer. Tschüss. Danke, ciao. Ihr Lieben, ich würde ja so gerne mit euch auch noch über den Stinkefinger von Herrn Steinbrück sprechen. Nur bin ich da etwas gehemmt und zwiegespalten, weil ich dazu meine Meinung nicht sagen darf als Moderator eines öffentlich-rechtlichen Senders so kurz vor der Wahl. Das darf ich nach der Wahl wieder sagen, vor der Wahl darf ich es nicht sagen. Aber es brennt mir für Nägel, dazu was sagen zu wollen. Aber ich werde es nicht sagen. Aber vielleicht könnt ihr was sagen. Ich höre mir das ganz neutral an. Ihr habt das ja gesehen, ne? Dass Herr Steinbrück sich so hat fotografieren lassen. Ich zuck schon so ein bisschen zurück, das mal vorzuführen. Aber so war es nun mal halt. Aber vielleicht könnt ihr da eure Meinung zu sagen. Und ich höre mir das nur an. Hier ist Dirk. Dirk ist 54. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Dirk. Grüß dich. Über was reden wir? Ja, also Big Brother gucke ich nicht. Ja? Das interessiert mich absolut nicht. Das ist also, naja. Muss man ja auch nicht. Muss man auch nicht. Ja, mein Thema ist, ich habe eine ziemlich schlimme Sache am Hals, und zwar durch einen Zeckenbiss. Oh. Habe ich eine Borreliose, ja. Wann hast du dir denn Biss zugezogen? Das war 2000. Ach, so lange her ist das schon. Ja. Und das ja. kannst du rekonstruieren, dass es damals war? Ja, weil da war gerade die Expo. Ja. Und ja, deswegen weiß ich das so genau. Hast du denn den Zeckenbiss damals als Zeckenbiss erkannt? Nein, ich habe da überhaupt nichts von gemerkt. Woher weißt du dann, dass du im Jahre 2000 gebissen worden bist? Ich hatte diese Wanderröte. Das ist so ein großer roter Kreis. Mhm. Und den hatte ich auf dem Rücken. Und dann bin ich zum Hautarzt gegangen. Im Jahre 2000? Ja. Ja. Wanderröte, heißt das, die Röte wandert über den Rücken? Ich weiß auch nicht genau, warum die Wanderröte heißt, aber das nennt sich so. Das ist so ein großer roter Kreis. Mhm. Und da war ich beim Hautarzt und der hat mir dann Antibiotika verschrieben. Mhm. Aber leider zu wenig und zu kurz. Aber ich habe leider keine richtige Ahnung davon, weil ich Gott sei Dank noch keinen Zeckenbiss hatte. Sieht man denn nicht die Zecke, wenn die in der Haut sich festgebissen hat? Ja, mal so, mal so. Also es kann doch sein, dass man davon gar nichts merkt. Ja, das kann sein. Wenn man dann hinschaut, sieht man die Zecke nicht. Nein, ich habe es also nicht gesehen. Vielleicht auch deshalb, weil es auf dem Rücken war. Ja. Vielleicht hat die sich reingebissen und irgendwann fallen lassen. Ich weiß gar nicht, ob die sich dann nach einer gewissen Zeit rausfallen lassen. Ja. Und da war es passiert. Und der Hautarzt war auch nicht so clever und hat gesagt, das könnte ein Zeckenbiss sein? Nein, hat er nicht. Aber warum hat er dir Antibiotika verschrieben? Ja. Einfach mal so. Ja. Machen Ärzte gerne einfach volle Kanne drauf. Ja. Und dann gucken wir mal. So, das war im Jahre 2000. Wie ging es dann weiter? Ja, es hat sich also kontinuierlich verschlechtert, ne? Welche Symptome hattest du? Schweißausbrüche und Kopfdruck und ja, alles Mögliche. Wie lange? Und das ist auch immer noch so. Das ist es. Nach welcher Zeit? Wir reden immer noch vom Jahr 2000. Nach welcher Zeit wurdest du stutzig und hast gedacht, ich muss irgendwas Schlimmeres haben? Ja, ich war immer sehr sportlich. Mhm. Hab viel gemacht, Fahrradfahren und Joggen und alles. Mhm. Und das ging dann nicht mehr. Also ich hatte keine Kondition mehr, also es ging also nicht mehr. Naja, ich habe dich gefragt, um das so ein bisschen zeitlich einzuordnen. Wie lange hast du dich damit rumgeschlagen, bis du wieder zum Arzt gegangen bist? Kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich war dann immer wieder bei verschiedenen Ärzten. Mhm. Wann hat man denn die Diagnose gestellt, in welchem Jahr? Die Diagnose habe ich eigentlich selber gestellt. Und wann war das? Ich hatte also im Internet also gegoogelt und irgendwie bin ich darauf gekommen, das muss der Zecke gewesen sein. Ich will, wann war das? Ach so, 2002, 2003. Ach so, doch, dann schon. Ja. Kann man das nicht im Blut dann nachweisen? Doch. Entschuldigung. Ja, das ist wohl doch immer wieder gemacht. Es wurde immer wieder Blut abgenommen. Mhm. Und manche Labore, also ich habe das auch schon gelesen, da gibt es öfters Fehldiagnosen. Mhm. Wann ist es denn, ich frage nur mal nach der Zeit, wann ist es denn durch ein Labor wirklich bewiesen worden, dass es daran liegt? Das war erst sehr spät, 2009. Oh je. Aha. Lass uns mal auf den Ist-Zustand zu sprechen kommen. Jetzt, wie geht es dir? Nicht gut. Mhm. Beschreib mal, was nicht alles in Ordnung ist oder wie die jetzigen Beschwernisse und Symptome sind. Ja, das ist also, wenn ich so geschlafen habe, dann geht es so morgens so eine halbe Stunde einigermaßen ganz gut. Ja. Und dann geht das wieder los mit dem Kopfdruck und Schweißausbrüche, mhm. Denkstörungen, Sprachstörungen. Ah ja. Konzentrationsstörungen wahrscheinlich. Ja, genau, ja. Mhm. Fällt dir das auch schwer, jetzt zu reden mit mir? Ja. Mhm. Nachdem die Diagnose dann wirklich dann auch gestellt wurde, 2009, das ist ja auch schon wieder lange her. Ja. Was alles hat man dann mit dir angestellt? Ja, es wurden also immer wieder Blutuntersuchungen gemacht. Und das wurde immer wieder gesagt, das ist negativ, ne? Kriegst du die Medikamente im Moment? Nein, nein. Gar nichts? Mhm. Ist das normal? Ich würde sagen, die Ärzte, die wissen sowieso nicht, was sie dagegen machen sollen. Also, sie können höchstens Antibiotika verschreiben. Aber wenn das irgendwann mal chronisch geworden ist, da können die nicht mehr viel machen, ne? Also du bist jetzt dir selbst überlassen und musst das jetzt über dich so ergehen lassen? Ja, ja. Bist du sicher, dass das stimmt? Hast du da gute, mit mehreren Ärzten oder Kliniken in Kontakt gehabt? Ja, ja. Ich meine, die kennen sich alle nicht aus, die Ärzte. Also es gibt nur ganz wenige Spezialisten auf dem Gebiet. Mhm. Warst du bei einem solchen Spezialisten? Ja, ja, das war da irgendwann zu teuer, das konnte ich mir nicht mehr leisten, also das geht alles privatärztlich, ne? Ich habe so ein bisschen Sorge, dass du nicht richtig effektiv behandelt wirst. Ja, das ist ja, mittlerweile, kann sein, ja, ja. Ne, das ist ja mittlerweile schon eine bekannte Erkrankung und ich glaube schon, dass sehr viele Ärzte sehr gut Bescheid wissen, was man auch im fortgeschrittenen Stadium da machen kann. Ja, ja. Ich schlage mal Folgendes vor, Dirk. Wir machen uns mal im Hintergrund schlau. Ja. Wo wir dich vielleicht hinlotsen können. Ja, das wäre gut. Vielleicht schreiben uns auch netterweise vielleicht noch ein paar betroffene Zuschauer oder Zuhörer per Mail noch ein paar Tipps, die bündeln wir dann und geben dir auch. Geben die dann dir weiter. Auch mit dem Hintergrund, dass du kein Privatpatient bist, sondern Kassenpatient. Und ja, Jürgen, das wäre gut, ja. Das würde ich sehr gerne machen, denn so leicht damit abfinden würde ich mich nicht an deiner Stelle. Ja, es wird ja immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Also genau. Da kommt man schon auch auf echt dumme Gedanken. Also kannst du noch deinem Beruf nachgehen? Nein, nein, das geht überhaupt nicht mehr. Lebst du in einer Beziehung? Nein, nein. Wie lange bist du aus deinem Beruf raus? Das ist schon seitdem damals ist das... Weil du es nicht mehr konntest? Nee, da geht nichts. Da ging nichts mehr. Also da geht nichts mehr. Mhm. Ich will dich jetzt mal erlösen. Ich mag, dass dich das schon anstrengt, das Gespräch. Das beenden wir jetzt mal und dann ruft dich meine Psychologin an aus dem Hintergrund und kann dir zunächst die Infos geben, die wir haben. Ja, prima. Und wenn unsere Zuschauer uns schreiben und Zuhörer, dann schicken wir das an dich weiter. Ja, das wär toll, prima. Das machen wir sehr gerne, Dirk. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Danke, Jürgen. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Ciao. So, mein Lieben, ich will euch mal kurz zwischendurch unser Thema sagen. Nächste Woche ist ja auch wieder Themennacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und da heißt unser Thema, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die schon sehr lange einen Wunsch hatten, von dem sie gedacht haben, dass er sich niemals erfüllen würde. Und jetzt hat er sich doch für euch erfüllt. Also zum Beispiel vielleicht ein großer Geldsegen. Oder ihr habt Kinder, nachdem ihr euch ganz lang nach Kinder gesehnt habt. Oder eine besondere Liebe ist euch geglückt. Ein Beziehungsglück ist eingetreten. Vielleicht auch Gesundheit, dass ihr sehr lange sehr schwer krank wart und ihr gar nicht mehr damit gerechnet hattet, dass ihr gesund werdet. Aber jetzt seid ihr gesund. Oder vielleicht hat sich auch ein besonderer beruflicher Erfolg eingestellt. Also mein größter Wunsch ist wahr geworden. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mir da alles erzählen werdet. Ihr könnt gerne euch schon per Mail anmelden, domian@wdr.de oder natürlich dann nächste Woche am Mittwoch vor der Sendung oder dann auch während der Sendung anrufen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Heute am Freitag und hier ist die Jutta. Die Jutta ist 55. Hallo Jutta. Ja, guten Abend Domian. Hallo Jutta. Ich wollte auch mit dir über Big Brother reden. Ah, jetzt bin ich gespannt auf deine Meinung. Ja, ich finde, man darf das alles nicht so eng sehen. Ich gucke mir sowas gerne an. Ich finde das witzig, wen sie da so aus der Trickkiste holen. Und ich finde, man muss das alles mit so ein bisschen Humor angucken. Ja, sehe ich ja auch so. Ja. Und wie findest du denn die Zusammenstellung der Leute, die da jetzt eingesperrt sind? Die finde ich ganz spannend. Ich bin auch sehr spannend. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Die da von The Millionaire, die ist zwar sehr ordinär, das mag ich eigentlich nicht so, aber die bringt da bestimmt Power in die Bude. Das glaube ich auch. Ich weiß nur nicht, wie die das machen werden mit dem David Hasselhoff. Der kann ja nur kein Deutsch. Und wenn alle irgend so ein Kauderwelsch Englisch reden, ist das für uns Zuschauer vielleicht ein bisschen nervig. Ja, das habe ich vorhin auch schon gedacht. Vielleicht spricht er ja dann noch Deutsch. Ich glaube, der kann schon. Ja, oder die machen das, die untertiteln das vielleicht dann in den Zusammenschnitten. Ja. Für ja. uns, damit wir das auch alle gut verstehen. Ja, genau. Wen findest du jetzt, wenn ich mir jetzt, können wir auch ganz offen darüber reden, so ganz spontan, von heute, von dem ersten Eindruck, am unsympathischsten? Ich bin immer bei dem Semmelrogge sehr zwiespältig. Ich fand den mal ganz gut, aber ich habe schon auch schon andere Sendungen, so diese Auswandersendungen mit dem gesehen, und der verhält sich teilweise wirklich auch seiner Familie gegenüber so grottig. Ist das so? Das ja, weiß ich gar nicht. Ja. Mhm. Da habe ich echt ein Problem mit. Ja, und ne? Gehen wir mal auf die ganz andere Seite. Wer ist dir am sympathischsten von denen, die da sind? Die Lucy mag ich gerne. Die Lucy. Ja, ja, und ich glaube, die haben sie auch ganz bewusst ausgewählt für diese Sache mit dem Knopf im Ohr. Ja, ja, das ist schon eine gute Idee. Weil das sicher auch eine der intelligentesten da ist. Was glaubst du, wie der Boxer sich geben wird und verhalten wird? Da bin ich sehr gespannt drauf. Also der ist mir auch nicht unsympathisch. Ich kenne den kaum. Na, so ist mir jetzt nicht so ein bekanntes Gesicht. Mhm. Aber ich glaube, dass der da vielleicht so ein ruhender Pol sein könnte. Also David Hasselhoff ist ja nun ein internationaler Star, der das jahrzehntelang trainiert hat, wie man vor einer Kamera agiert. Ja, und er hat seine Maske, sein Lächeln, das schaltet er ein und labert seinen Kram, was er immer vor Kameras redet. Ja. Da ist es interessant, wie lange er das durchhält und ob vielleicht die Maske doch fällt. Das ist ja eine Extremsituation. Ich glaube, dass wir alle irgendwann die Kameras vergessen würden, wenn wir so eingesperrt wären. Und ja, das glaube ich auch. Das glaube ich schon. Selbst der größte Profi hat das vielleicht irgendwann vergessen. Und dann ist es spannend, wie ist der eigentlich? Wie tickt der so? Auch in Konflikten vielleicht mit anderen. Ja, es ist ja auch eine Situation, da eingesperrt zu sein mit so vielen Menschen auf so geringem Raum. Mhm. Da wird jeder irgendwann an seine Grenzen kommen. Ja. Ich bin ja auch gespannt, was Sie mit Mareike vorhaben. Das arme Ding ist jetzt da im Außenbereich und friert. Nee, die ist ja wieder drin. Ist sie wieder drin? Ich habe den Schluss nicht gesehen, da musste ich ins Studio. Die musste sich alles angucken. Genau. Und dann, da ist, glaube ich, nur ein Doppelbett in dem Schlafzimmer und die musste dann entscheiden, wer in dem Doppelbett schläft. Und die hat nämlich genau deine beiden Favoritinnen genommen. Stimmt gar nicht. Die hat Jenny genommen und diese von DSDS. Lass uns noch ein Wort über Jenny Elvers sprechen. Ja. Sie ist ja nun eine gebeutelte Frau mit schweren Problemen, sofern wir uns überhaupt ein Urteil anmaßen dürfen, aber wir machen es mal einfach. Was glaubst du, ist es gut, wenn man psychisch und seelisch schon so angespannt ist und so eine harte Zeit hinter sich hat, sich sowas anzutun? Also ich muss erstmal sagen, ich ziehe den Hut vor der Frau, egal wie ich sie auch vorher fand. Jeder, der mit so einem Problem an die Öffentlichkeit geht, auch wenn es gezwungenermaßen ist, das finde ich, gehört schon viel zu. Scheinbar hat sie ja mit ihrem Therapeuten darüber gesprochen. Mhm. Und ich glaube, vielleicht braucht die das jetzt. Es könnte natürlich sein, dass es für sie ein großes Erfolgserlebnis ist, wenn sie das gut durchsteht da. Ja, dass sie wirklich da sich nochmal selbst bestätigen kann. Könnte aber auch sein, dass es danach umso schlimmer wird, je nachdem, was da passiert. Ja, vor allen Dingen, weißt du, es sind ja mindestens 3 Leute mit dem Problem da drin. Mhm. Ne? Und ich habe während der Sendung schon so gedacht, es gibt ja auch berühmte Fernsehtherapeuten. Warum sie nicht gleich einen von denen damit eingeschleust haben? Ja, das wäre natürlich auch sehr lustig gewesen. Für Notfälle, ja. Ja, ich finde, da wird sicherlich viel getrunken und gefeiert werden. Und da müssen alle, die da Probleme mit haben. Ich war so erstaunt, dass Semmelrogge beim Talk mit Cindy und Oliver große Wortfindungsschwierigkeiten hatte. Ja, und behauptet hat er jetzt schon seit wie vielen Jahren nicht getrunken. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber ich finde den so psychisch so ein bisschen grenzwertig. Wie fandst du denn unsere Moderatoren? Die fand ich super. Ich habe auch gleich Olli noch geliked bei Facebook. Der Arme muss ja nun was aufholen. Ich mag die beide gerne. Ja. Und das ist sicherlich auch, genau wie beim Dschungelcamp, so ein bisschen das Salz in der Suppe. Absolut. Und ich glaube, da hat Sat.1 eine geniale Lösung präsentiert mit den beiden. Ja, und die haben auch jetzt schon bei Facebook, gerade bei Olli steht auch schon ganz viel, wie toll die Leute das finden. Ja. Ja, also ich höre raus, du wirst die nächsten 2 Wochen immer tapfer vor dem Fernsehen sitzen. Und wenn es nicht zu nervig wird. Ja, wenn es nicht zu nervig wird. Das kann natürlich auch noch kippen. Ja. Aber erster Eindruck war gut, interessant. Und wie hast du die ganze große Show heute empfunden? Naja, ich weiß nicht. Die machen natürlich eine Menge Spektakel. Ja, war ein bisschen langgezogen, ne? Ja. Hätte man komprimierter machen können. Ja, mit viel Feuerwerk und großem Bremborium. Genau. Aber man muss natürlich versuchen, die Promis, die da einziehen, auch ein bisschen interessant zu machen. Ja. Gut, danke für deine Meinung, Jutta. Und, ja, gerne. Wir beide verfolgen das weiter, ne? Auf jeden Fall, das machen wir. Alles Gute, schönes Wochenende. Dir auch. Dankeschön, tschüss. So, 1.44 Uhr haben wir und hier ist Dirk. Und Dirk ist 37. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Ich wollte gerne über Per Steinbrück reden, über den Stinkefinger. Ja. Dann sag du mal deine Meinung dazu. Ja, also ich bin ganz einfach der Meinung, diese Aktion, was er sich da gebracht hatte oder gebracht hat, finde ich persönlich als absolut unmöglich. Er sagt ja, dass man das mit Humor sehen soll. Naja, ich weiß nicht, was damit mit Humor zu tun hat, also bin ich ganz ehrlich. Du weißt, wie das entstanden ist, das Foto, ne? Das ist nicht direkt. Ich habe es einfach nur jetzt gesehen im Fernsehen und war ehrlich gesagt sehr schockiert. Naja, also das muss man Fairness halber sagen, dass er eine Fotosession gemacht hat bei der Süddeutschen und er sollte eine Mimik machen in zu gewissen Stichworten. Und es gab Stichworten. Ja, oder Sätzen. Und da gab es dann ein Stichwort, wie man ihn bezeichnet hat bisher. Pannenpeer und Berlusconi und so etwas. Oder ein Fettnapftreter, so etwas. Und auf diese Stichworte hin hat er dann diese Geste gemacht. Das war seine mimische Erwiderung auf diese Vorwürfe. Mhm. So war das entstanden. Also ich denke mal, ich finde das persönlich nicht witzig. Also als Politiker hat man unter anderem auch eine Vorbildfunktion. Und das sehe ich nicht als Vorbild an, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und unter anderem auch, wenn das jetzt Ausland jetzt diese Bilder sieht, dann werden die wohl denken, der will Kanzlerkandidat werden, na dann Prost Mahlzeit. Also besser gesagt, er will Kanzler werden, na das kann er weiter werden dann. Er hat ja heute in einem Statement gesagt, dass er das ausgesprochen humoristisch sieht und hofft, dass die Leute auch so viel Humor haben, das so aufzunehmen. Aber das siehst du nicht. Ich sag nein. Also ich sehe immer, jeder hat einen anderen Geschmack oder einen anderen Humor. Mhm. Also ich sehe es nicht als Humor, bin ich ganz ehrlich. Ja, also da hätte man sich irgendwas anderes einfallen lassen müssen. Also ich bin ganz einfach der Meinung, das wird sich auch auf das Wahlergebnis von dem irgendwie auswirken. Tippe ich mal drauf. Ja. Aber es könnte natürlich, man weiß es nicht, es könnte auch sein, dass junge Leute das cool finden, dass jemand in so einer Position mal so flapsig reagiert. Könnte auch sein, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass es auch viele konservative Leute abschreckt und sagt, nee, das, wie du es gerade gesagt hast, das ist seine Rolle, die er jetzt hat, nicht angemessen. Ich sag mal, wenn er jetzt mal einen Vogel gezeigt hätte, zum Beispiel, ich denke mal, das wäre noch akzeptabel. Mhm. Aber jetzt nicht diese Stinkefinger-Aktion. Würde ich jetzt gerne meine Meinung sagen, aber das kann ich nicht und das werde ich auch nicht tun. Ja, ich weiß, das hast du gerade erklärt. Ich habe euch jetzt dazu aufgerufen, dass ihr euch äußert und du hast eine klare Meinung und die ist auch zu akzeptieren. Und danke für deinen Anruf, Dirk. Okay. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ciao. Und hier ist, es geht weiter mit dem Andreas. Und Andreas ist 54. Guten Morgen, Andreas. Hallo, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Andreas. Um was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir darum, dass ich nach langer Zeit meine Jugendliebe wieder getroffen habe, mit der ich auch verheiratet war und 3 Kinder habe. Aha. Was heißt Jugendliebe? Wie alt warst du damals? Also wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt. Die war 16 und ich war 18. Ja. Und ich bin dann... Ja, und wir sind dann zusammengekommen und viele Jahre zusammen gewesen. Wie viele Jahre? Insgesamt waren wir dann erstmal 10 Jahre zusammen. Ja. Und dann bin ich drogenabhängig geworden vom Heroin. Ja. Und dann ist alles den Bach runtergegangen. Und es gab in diesen 10 Jahren, habt ihr 3 Kinder bekommen? Ja, die 3 Kinder sind dann in den 10 Jahren entstanden. Mhm. Und dann kam die Trennung, weil meine Frau das nicht mehr verkraften konnte, meine Drogenabhängigkeit. Mhm. Und ja, und dann kam halt die Trennung. Und die Kinder sind bei ihr geblieben, vermutlich? Die Kinder sind bei ihr geblieben. Bedeutete das dann komplett, dass ihr nichts mehr voneinander gehört habt? 17 Jahre lang haben wir nichts mehr voneinander gehört. Hast du den Und ich habe auch die Kinder nicht aufwachsen sehen. Warum hast du dich denn nicht zumindest um die Kinder in all den Jahren? Weil ich fester Meinung war, dass das keinen Sinn hatte, weil ich ja halt auch drogenabhängig war. Und ich war fest davon überzeugt, dass meine Frau fertig war mit mir und nichts mehr von mir wissen wollte. Mhm. Und wie lange warst du denn, nachdem du dann getrennt warst von ihr, wie lange warst du denn dann noch drogenabhängig? 5 Jahre insgesamt. Aber spätestens dann hättest du dich doch um die Kinder bekümmern können. Ja, da hatte ich einfach den Arsch nicht für in der Hose gehabt. Das glaube ich auch, so hört sich das an. Jetzt bist du 54 und jetzt habt ihr euch wieder getroffen. Vor 2 Jahren stand meine mittlere Tochter mit meinem Enkelsohn, wovon ich nichts wusste, und wollte mir den Enkelsohn präsentieren. Die hat rausgefunden, wo du wohnst? Ja, die wusste das. Die hatte das irgendwie recherchiert und rausbekommen. Ja. Und dann stand sie plötzlich vor der Tür. Und so habe ich den Enkelsohn kennengelernt und sie hat dann gesehen, wie ich mittlerweile so lebe. Wie lebst du denn mittlerweile? Frei lebe. Hast du einen Job auch? Und nein, ich habe im Moment keinen Job. Ich bin krank. Ich hatte 2 Herzinfarkte gehabt und habe Arthrose und kann daher nicht mehr berufstätig sein. Ja. Und das muss dann wohl meine Tochter meiner Frau ehemaligen berichtet haben, wie ich jetzt so lebe. Und dann habe ich auf einmal einen Brief bekommen von meiner Frau. Und sie war interessiert an einem neuen Kontakt nach 17 Jahren. Wohnt ihr in der Gegend? Ja, sie wohnt ungefähr 50 Kilometer auseinander. Wie spannend, so einen Brief zu bekommen. Ja, und hast du gezögert oder hast du gleich für dich gesagt, ja, also ich war erstmal total durcheinander. Ja. Ich war erstmal total durcheinander und warst du denn solo, als der Brief kam? Ja, ja. Ich habe also die ganze Zeit, auch die 17 Jahre über, habe ich keine Beziehung gehabt zu niemanden und habe solo, alleine für mich, so vor mich hingelebt. Und dann hast du dich entschieden zu reagieren auf den Brief? Dann habe ich auf den Brief reagiert und geantwortet und dann haben wir ein Treffen ausgemacht und sie hat mich dann zu Hause besucht. Und so fing das dann vor 2 Jahren alles wieder an. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Wie würdest du diesen Kontakt... Ich bin total Hals über Kopf, über beide Ohren verliebt und meine Partnerin sieht das wohl genauso, die ist genauso wieder verliebt. Und seit 2 Jahren führen wir eine Beziehung. Eine Fernbeziehung? Nein, wir treffen uns. Nee, wir besuchen uns gegenseitig. Ja gut, aber ihr wohnt aber noch 50 Kilometer auseinander. Das ist richtig. Ja. So 2-3 Mal im Monat sehen wir uns. Und funktioniert. Und so die Beziehung. Es funktioniert wunderbar. Ich bin very happy und... Aber du hast mir jetzt gar nichts erzählt. Richtig glücklich. Ja, aber du hast mir gar nichts erzählt. Du musst doch eigentlich auch very happy sein, dass du deine anderen beiden Kinder dann auch offensichtlich, hoffentlich wieder getroffen hast. Auf alle Fälle, genau so ist das. Also, dass ich zu den anderen 3 Kindern wieder gesehen habe und auch Kontakt habe, die sich wirklich prima entwickelt haben. Und meine Partnerin hat das ja alleine gestemmt, die großgezogen, haben alle eine Ausbildung und stehen mit beiden fest im Leben und ich muss schon sagen, ganz prima hingekriegt hat sie das. Und da habe ich riesengroßen Respekt vor. Ja, um es nochmal klarzustellen, es sind 3 Kinder insgesamt. Ja. Ne? Ja. Gab es mal Momente, wo die Kinder dir schon diese, wie ich gerade dir auch, diese kritische Frage gestellt haben, warum hast du dich nicht um uns gekümmert? Das gab es auch, ja. Und da muss ich natürlich Farbe bekennen. Wie sind die damit umgegangen, dass du dann gesagt hast... Ja, also ich hatte das Gefühl, dass sie doch Verständnis dafür hatten. Und jetzt froh sind, dass ihr euch habt. Richtig. Und jetzt guckt man nach vorne und nicht nach hinten und macht keine Vorwürfe rückwirkend. Nein. Das ist eine gute, bisher noch nicht. Das ist ein gutes Lebenskonzept. Ja, das heißt, du bist durch tiefe Täler gegangen in deinem Leben. Richtig. Du hast Mist gebaut, du hast auch richtige Fehler gemacht. Mist. Und hast jetzt das Glück, obwohl du sehr krank bist, aber dennoch dann eine neue Liebe in deiner alten Liebe wiedergefunden zu haben und Kontakt zu den Kindern zu haben. So ist das. Das ist doch super. Ja, ist doch eine schöne Geschichte, Andreas. Ja, finde ich auch. Dann beglückwünsche ich dich zu deinem späten Familienglück. Herzlichen Dank. Und auf dass das jetzt immer so bleibt und ihr euch gut versteht. Das wünsche ich mir auch. Alles Gute, Andreas. Alles Gute. Ja, ach so. Und ich hätte gern, ist das möglich, dass ich ein Autogramm bekomme? Natürlich. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ich möchte auch deiner Sendung ein großes Lob aussprechen. Ich finde dich super gut. Ich sehe dich zwar erst seit 2-3 Jahren. Ja. Bin immer mal, wenn ich schlaflose Nächte habe, ich leide also unter Schlafstörungen und dann gucke ich mir das gerne an und ich bin immer wieder sehr beeindruckt, auch von den Menschen, die da mit dir telefonieren. Von den Menschen bin ich auch nach wie vor sehr beeindruckt. Ich danke dir für deine netten Worte und wünsche dir alles Gute, Andreas. Gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Der Andreas. Hier ist Christian, 25, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Christian, um was geht's? Ja, um die Mittelfingeraktion. Ich habe ja ein bisschen zugehört und so und da habe ich gerade schon gesagt, dass das nicht gerechtfertigt ist. Und ich finde, dass er, auch wenn er ein Politiker ist, trotzdem Mensch ist und seine Meinung vertreten darf. Mhm. Und der Mittelfinger war gerechtfertigt. Doofe Frage, doofe Antwort. Ganz einfach. Also du meinst, er hat adäquat auf das reagiert, was man ihm als Stichwort dahingelegt hat. Ja, sicher, sicher. Ja. Also, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Nun hat der Dirk ja gerade, ich glaube, das war Dirk, genau Dirk war das, ja gesagt, er ist, also sinngemäß gesagt, er ist vielleicht der angehende Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und das schickt sich nicht, dass jemand so etwas macht dann, in der Position. Ja, auch wenn er eine hohe Position hat und angehender Kanzler ist, eventuell, trotzdem kann er seine Meinung vertreten und da kann er auch seinen Mittelfinger zeigen. Wie gesagt, er ist auch nur Mensch. Und ich, wenn die Kanzlerin das machen würde, die jetzige, dann wäre es natürlich auch sehr sympathisch und was Feines. Achso, das würdest du dann, das würdest du auch cool finden, wenn die sowas machen würde. Wenn es gerechtfertigt ist, ja klar. Ja. Warum denn nicht? Nun kann man ja einmal so eine persönliche Meinung haben und so wie du sagst, das ist, ich finde das cool, der ist locker, der ist nicht so in so einem festen Raster drin, der ist auch menschlich und so weiter. Die andere Frage ist ja auch, ist das geschickt, das zu machen vor der Bundestagswahl? Vielleicht hat das ja mit Absicht gemacht, um dann nochmal ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Glaubst du, dass es geschickt ist? Also mich hat er damit nochmal richtig schön angesprochen, um ehrlich zu sein. Also warst du denn vorher auch schon Steinbrück-Fan? Ein bisschen, also ich war mir noch nicht ganz klar, aber jetzt definitiv. Ach, das ist ja interessant. Das heißt, durch diese Aktion hat er jetzt einen Wähler zusätzlich gewonnen. So sieht's aus. Das ist eine interessante These. Du weißt man natürlich nicht, wie viele Wähler er jetzt verloren hat. Ich sag mal, auf der konservativen Seite, die sagen, das geht überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich dann die älteren Leute, aber die jüngeren, die hat das bestimmt ganz schön angemacht. Ich weiß gar nicht, ob das immer so eine Frage des Alters ist. Es gibt so erzkonservative junge Leute, dass man weglaufen möchte. Und so coole Alte, wo man denkt, das ist toll, so muss es sein. Also das kann man, glaube ich, im Alter gar nicht so richtig festmachen. Es gibt auch junge Leute, die spießig sind, das stimmt. Ach, absolut, ja. Die gehören zu den Grünen, aber es gibt auch welche, die sind cool drauf, das ja. Stimmt. Du scheinst interessiert zu sein, auch politisch interessiert zu sein. Wie fandst du das Kanzlerduell? Ah, das fand ich sehr geil. Also das fand ich richtig gut. Da hat der Steinbrück in meinen Augen auch richtig schön gewonnen. Also das war gut. Ja? Ja. Und ein Stichwort dazu den Moderatoren. Wurde ja viel darüber diskutiert, zum Beispiel auch Stefan Raab. Ich finde, der hat da drin überhaupt nichts zu suchen gehabt, weil das ist für mich ein Comedian. Ah. Und ja. Wobei er ja sehr gut wegkam in den Kritiken. Die Medien waren ja voll des Lobes. Ja, weil er sich mal ein bisschen zurückgehalten hat, aber ich weiß nicht, der... Wobei er... Ich kann die Person nicht ernst nehmen, wenn ich den sehe im Fernsehen. Ja, wobei er den Steinbrück einmal gut in die Enge getrieben hat, ne? Mit der Frage, warum er nicht mitmacht, wenn es eine große Koalition gibt. Ja, das stimmt. Hat er wohl getan. Das hat er wohl getan. Gut, also ich merke, du bist ein Befürworter, du findest das gut und er hat deinen Geschmack getroffen mit der Aktion. Ja, sicher, das war eine saugeile Aktion, ne? So, weil er weiß genau, dass er kurz vor dem Wagen steht und sich dann noch so einen rauszuhauen, das ist geil. Also ich find's gut. Danke für deine Einschätzung, deine Meinung, Christian. Alles Gute. Alles tschüss. Klar, danke. Ciao. Schönen tschüss. Abend noch. Jo. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Dennis Eickmeier. Am Montag sind wir wieder da mit der freien Themennacht. Und die Themennacht nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Mein größter Wunsch ist wahr geworden. Und da könnt ihr gerne schon mal mailen und mir eure tollen Erlebnisse schildern. Jetzt wünsche ich euch ein gutes und schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Und ihr könnt wie immer dann am Montag auch ab 0 Uhr anrufen. Bis dann. Tschüss.